Jahren hat alles angefangen. Damals schon wusste ich, wenn ich nur will, dass ich heute mit der Musik so vieles bewegen kann, so vieles erreichen, dass die Liebe zur Musik wird mich mein Leben lang begleiten. Denn nur dafür lebe ich und nur dafür sterbe ich, um alles zu geben für die Musik. Das gehört zu meiner Pflicht, weil nichts außer Musik so wertvoll ist. Mit Patte zusammen geh ich meinen Weg, ich kämpfe drum, dafür ist es nie zu spät. Könnt ihr das alle spüren? Die Musik bedeutet uns so viel. Wir haben sonst gar nichts, was uns berührt. Könnt ihr das auch alle spüren? Das kribbelt überall bei dieser Melodie. Bekommen wir Gänsehaut. Wir sind überzeugt und wollen das auch. Denn wir haben uns alles selber aufgebaut. Also spürt ihr das auch? Immer schon war es so, ich lebe für die Musik. Es gibt nicht allzu viel, was mir noch am Herzen liegt. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, doch wir hier in HOL bekommen nichts geschenkt. Eine Kraft, die mich lenkt, wo ich auch alles reinhäng. Blut, Schmerz, Leid, Hass, alles was ich so kenn. Ich höre niemals auf, mein Traum zu leben, und keiner kann mir diese Hoffnung nehmen. Könnt ihr das alle spüren? Die Musik bedeutet uns so viel. Wir haben sonst gar nichts, was uns berührt. Könnt ihr das auch alle spüren? Das kribbelt überall bei dieser Melodie. Bekommen wir Gänsehaut. Wir sind überzeugt und wollen das auch. Denn wir haben uns alles selber aufgebaut. Also spürt ihr das auch? Ihr habt es gesehen, Musik ist unser Leben und wir werden es nie aufgeben. Es ist uns so, so wichtig, es ist und es bleibt unser Lichtblick. Kennt ihr das auch, dieses Gefühl, man ist so verliebt in die Musik? Spürst du das, diese Melodie? Spürst du auch, wie sie mir Kraft gibt?